Heinrich Böll, hoffentlich kein Heldenlied. Wenn ich versuche zu schildern, wie wir, wenn nicht gerade Weihnachten, so doch die letzten Monate des Jahres 1945 erlebten, so fürchte ich, dass alles könnte als etwas erscheinen, was es nicht war. Überaus heroisch. Dieser vielbeschworene Aufbauwille, eine den Nachgeborenen so oft vorgehaltene Eigenschaft oder gar die Aufbauleistung, eine fürchterliche Hypothek auf den Schultern eben dieser Nachgeborenen, die Politiker so gern und so hoch verzinst in Rechnung bringen, das war nichts weiter als der Wunsch, das nackte Überleben zu Leben zu machen. Der eine mit etwas mehr, der andere mit etwas weniger Glück. Ich bin sicher, diese ständig mit der ungeheuren Leistung ihrer Väter und Großväter konfrontierten Nachgeborenen würden nach einer vergleichbaren Katastrophe unter vergleichbaren Umständen ebenso viel leisten. Manchmal haben mich ausländische Freunde aus neutralen Ländern mit halber Bewunderung gefragt, wie habt ihr das alles ausgehalten? Und ich habe immer geantwortet, wie ihr es ausgehalten hättet. Das muss vorausgesetzt sein, wenn ich zu erzählen versuche, was streckenweise wie ein Märchen klingen muss. Ungern begebe ich mich also aufs Glatteis dieser Art von Erinnerungen. Ich bin immer auch mir gegenüber misstrauisch gewesen gegenüber diesen Larpur-Lar-Pirouetten des »Ja, so war es«. War es wirklich so? Mit dem Glatteis bin ich gleich beim Thema. Glatteis bedeckte in diesem Winter 45-46 fast ständig den Raum, der später die Küche werden sollte. Da waren schon ein paar Pirouetten fällig, wenn die Suppe gekocht werden musste. Wir begannen in einem Trümmerhaus in der Schillergasse in Köln-Beyenthal, schlichtweg als Hausbesetzer, wurden später zu Instandbesetzern. Zugegeben, diese Art von Besetzung war seinerzeit legal. Auch unsere eigene Wohnung war legal besetzt worden. Und futsch. Interessant wäre nur einmal festzustellen, wie viele Einwohner Kölns damals als Hausbesetzer begannen. Es gab da einen Stichtag, nachdem was nicht bewohnt, für Besetzung frei war. Weiterhin zugegeben, wir bekamen die Instandbesetzung bezahlt, Stundenlohn, erhöhter Hilfsarbeiterlohn, eine damalige Mark. Nach der wahren, der realistischen Währung gerechnet, das Siebtel einer Zigarette. Grob gerechnet mag die Erhaltung des Hauses den späteren Eigentümer, die Bundesrepublik Deutschland, etwa 50.000 Mark gekostet haben. Heute ist das Haus das Zehnfache in heutiger harter Mark wert. Welcher Computer könnte da ausrechnen, welche Gewinnmaximierung da stattgefunden hat, wenn man eine Mark, die eine Siebtelzigarette wert war, auf eine Mark umrechnet, für die es 7 Zigaretten gibt? Wie macht man aus etwa 7.500 Zigaretten deren 3.500.000? Schweigen wir von derartigen Milchmädchenrechnungen in Brot, Milch, Tee. So jedenfalls wurden mit schlechter Mark Werte geschaffen, die Währungsreformen überdauern und in guter Mark permanent ihren Wert steigern. Zugegeben, wir bekamen auch Lebensmittelmarken, sogar Schwerarbeiterzulagen, obwohl wir so schwer nun auch nicht arbeiteten. Auch sie trugen zur Gewinnmaximierung bei. Zum Baumaterial trug der Besitzer des Hauses in Worten und Ziffern nichts bei. Wir mussten es uns besorgen, was bedeutet stehlen. Wollten wir nicht ein Dach über dem Kopf? Sollten wir uns das Dach beschaffen? Weiterhin zugegeben, unser Eigentumsbegriff war durch das Erlebnis des Krieges und der Bombardierungen nicht gerade verfeinert worden. Und Gewissensbisse hatten wir keine. Es war kein Nährboden für sie vorhanden. Und zu den berühmt gewordenen Fringsen bedurften wir nicht des Kardinalensegens. Das mochte harmlos gebliebene Gemüter ermutigen, aber ich frage mich frivolerweise manchmal, ob Frings wohl die Holzlager der Firma Wehrhahn zum Fringsen freigegeben hätte. Holz war übrigens in den Trümmern reichlich vorhanden. Und außerdem sei noch zugegeben, die Schreinerwerkstatt meines Bruders, der als Chef und Unternehmer fungierte, war fast ganz intakt geblieben. Ja, Glatteis also bedeckte den Boden der Küche. Es war ein harter Winter. Und wir schliefen meistens zu fünfen, darunter mein 75-jähriger Vater, der des Landlebens überdrüssig war, gelegentlich auch zu sieben, im späteren Schlafzimmer auf Pritschen, die aus geklauten Türen und Balken zurechtgezimmert waren. Mit dem morgendlichen Waschen kann's nicht viel gewesen sein. Das Wasser mussten wir aus einem ziemlich weit entfernten Hydranten, ich glaube auf dem Bayerntalgürtel, holen. Das Glatteis in der Küche entstand aus Schnee und gelegentlichem Regen. Und doch spielte Wasser bei unserer ersten Arbeit, die einer Kafka-Geschichte würdig wäre, eine große Rolle. Der Heizungskeller war überschwemmt und wir schöpften ihn mit Blechbüchsen leer, kippten das schwärzliche Wasser in den Abfluss der nahegelegenen Waschküche im Keller, bis wir nach Wochen erst feststellten, dass das Wasser aus der Waschküche aufgrund schwer zu eruierender installatorischer Fehlkonstruktionen in den Heizungskeller zurücklief. Dass hier eine Fehlkonstruktion vorlag, die vor dem Krieg durch eine elektrische Pumpe, die das Wasser direkt in den Kanal pumpte, reguliert worden war. Woher eine elektrische Pumpe nehmen? Und wer, wenn sie aufzutreiben gewesen wäre, würde sie installieren? So überließen wir das schwärzliche Wasser sich selbst und den Ratten. Nächst wichtige Arbeit, das Dach dicht zu machen. Womit? Da bot sich der Asphalt des Trottoirs an. Er wurde geschmolzen in einem alten Waschkessel. Brennmaterial gab's reichlich in den Trümmern ringsum. Das Geschmolzene wurde aufs provisorisch vernagelte Dach verteilt. Woher die Nägel? Dorther, wo alles herkam, aus den Trümmern. Alle Bretter wurden sorgfältig entnagelt, die Nägel gerade geklopft. Instandbesetzer sind einfallsreich. Wir scheuten auch nicht davor zurück, den Asphalt des Trottoirs auf dem Bayerntalgürtel in unsere Materialbeschaffung einzubeziehen und stellten dabei fest, dass Kardinal Frings unser unmittelbarer Nachbar war. Als wir den Asphalt vor der bischöflichen Wohnung zweckentfremden wollten, wurden wir von einem priesterlichen Adlatus milde auf andere Quellen verwiesen. Deren gab es genug und so gab es keinen Ärger mit erzbischöflichen Instanzen. Nein, Helden waren wir nicht, nicht einmal negative. Müde waren wir, fast apathisch, krank auch, geschwächt. Erst zwei Jahre später, etwa 1947, kamen wir halbwegs zu Kräften. Unser Arbeitstempo war äußerst gering. Wer von Aufbauwillen oder gar Aufbauleistung gesprochen hätte, wäre des Spotts gewiss gewesen. Wir wollten ein Dach über dem Kopf, mehr nicht. Auch Fenster hätten wir gern gehabt, aber Glas gab's einfach nicht. Und so wurden die Löcher einfach zugenagelt. Ernährung? Natürlich gab's da was auf Marken. Die Zuteilungsperioden liefen weiter. Schlange stehen um Magermilch. Das Schöpfen mit der Kelle ging so flink, das muss man können, dass die Kelle nie ganz voll wurde. Ein Liter ist eben kein Liter, ist kein Liter. Nur eine Rose ist eine Rose, eine Rose ist sie. Und 62,5 Gramm Margarine sind keine 62,5 Gramm Margarine. Merkwürdigerweise wurde da immer ein Messerstich weggenommen. Und außerdem war das Papier ziemlich dick und wurde mitgewogen. Und merkwürdigerweise wurde nie ein Messerstich hinzugefügt, was ja doch, wenn das Wiegen nun mal so ungenau war, logisch gewesen wäre. Oh, ihr Messerstiche, Margarine und Butter und du, dickes Papier, wart ihr vielleicht die wahre Aufbauleistung? Tage, Wochen, Monate verschwimmen in meiner Erinnerung. Nur eines Datums bin ich sicher. Am Nikolaustag 1945 kam mein Schwager Eduard aus einem britischen Gefangenenreservat zu uns nach Köln. Nach Prag konnte er nicht zurück, das Schicksal seiner Familie war und blieb lange ungewiss. Auf dem Kölner Hauptbahnhof hatte man ihm, bevor er aufs Einwohnermeldeamt ging, um uns ausfindig zu machen, seinen einzigen Besitz, einen prall gefüllten Seesack, gestohlen. Oh, freundliche Begrüßung eines Heimkehrers. Er blieb bei uns, bekam seinen Pritschenplatz und wurde zum brauchbaren Instandbesetzer. Immerhin hatte er seine Marine-Präzisionstaschenuhr gerettet, die später dem Schwarzmarkt geopfert werden musste. Annemarie war als Lehrerin hauptsächlich damit beschäftigt, an ihre 60 bis 70 Schülerinnen Suppe zu verteilen und unter diesen Trümmerkindern halbwegs Disziplin zu halten. Edi und ich Wir lauerten wie hungrige Wölfe auf die Suppenreste und ihre eigene Portion, die sie im Kochgeschirr mitbrachte, wenn sie mittags total erschöpft nach Hause kam. Es gab süße Suppen und fettige. Die fettigen waren uns lieber. Nein, Helden des Wiederaufbaus waren wir nicht. Und jeder Nachgeborene würde nach einer vergleichbaren Katastrophe unter vergleichbaren Umständen das Gleiche leisten. Ich wiederhole es und füge hinzu, wir wären nach einer wahrscheinlich unvergleichbaren Katastrophe nicht mehr fähig, auch nur irgendetwas zu leisten. Zu Weihnachten hin, oder war es später, hatten wir überraschend Glück. Wir fuhren noch einmal aufs Land, wo wir in einem bergischen Dörfchen ein Evakuiertenzimmer bewohnten. Das Zimmer war in merkwürdiger Unordnung und strömte einen merkwürdigen Geruch aus. Offenbar hatte dort eine Schwarzschlachtung stattgefunden, weil keiner damit gerechnet hatte, dass wir so bald noch einmal zurückkommen würden. Als Schweigegeld bekamen wir einen Batzen Fleisch, unerwartete und sensationelle Bereicherung unseres Speisezettels, der gewöhnlich aus der abstrakten Zitierung von Rezepten bestand. Oh, wenn Edi detailliert die Herstellung böhmisch-österreichischer Backwaren und Mehlspeisen beschrieb, etwa Vanillekipferl und Puffilknödel, während wir unsere ärmlichen Suppen löffelten. Ich weiß nicht, ob's auch nur einen der damaligen Bewohner Kölns gegeben hat, der nicht gestohlen hat, stehlen musste. Und wäre es auch nur herrenloses Gut gewesen. Gibt es ihn, man sollte ihn als Denkmal der Reinheit auf dem Roncalli-Platz verewigen. Was haben die Überlebenden dieser Jahre da alles verdrängt? Das, nur das ist interessant und wissenswert für die Nachgeborenen. Was nützen die Aufzählungen der heldenhaften Situationen und Details, die Anekdoten von der eigenen Schleue, wenn man sich nicht klar darüber wird, dass der Eigentumsbegriff, der heute zu den heiligsten der Nation gehört, praktisch aufgelöst war. Da fanden seltsame Lastenausgleiche statt, die nicht registriert wurden. Ganz zu schweigen von den vielen, die das Glück hatten, an der Beute aus aufgelösten Versorgungs- und Wehrmachtslagern zu partizipieren. Autos und Lebensmittel, Gummireifen, Textilien. Wie viel heroisch aufgebaute Vermögen sind daraus entstanden? Ich habe wohl zu viel Fiction über diese Jahre geschrieben, um meinen Non-Fiction-Versuchen noch zu trauen. Ich weiß nicht, ob die Erzählungen und Romane nicht wahrer sind als das, was ich hier erzähle. Ich fürchte eben, es ist doch ein Heldenlied geworden. Nicht von positiven, nicht von negativen, doch von äußerst müden Helden, die da in einer zerstörten Stadt sich ein Dach über den Kopf zimmerten, Mauern flickten, Trümmer ausschlachteten. Haus- und Instandbesetzer von der damals legalen Sorte. Auf ihre Weise auch Beutemacher. Unter anderem fanden wir im Keller des Nachbarhauses ein stockfleckiges, halb vermodertes Exemplar der Galgenlieder von Morgenstern. Und für lange Zeit waren der Schluchtenhund und der Siebenschwein und alle ihre zahlreichen Verwandten unsere Tischgenossen. Weihnachten 1945. Ich habe keine genauere Erinnerung daran. Christbaum? Kerzen? Ich weiß es einfach nicht mehr. Da war noch etwas, das vielleicht festgehalten werden könnte. Der Staub und die Stille. Und es erscheint mir am besten, ich zitiere, was ich vor 16 Jahren darüber geschrieben habe und heute besser nicht ausdrücken kann. Staub, Puder der Zerstörung, drang durch alle Ritzen, setzte sich in Bücher, Manuskripte, auf Windeln, aufs Brot und in die Suppe. Er war vermählt mit der Luft. Sie waren ein Leib und eine Seele. Jahrelang die tödliche Qual gegen alle Vernunft, gegen alle Hoffnung, als Sisyphus und Herakles diese Unermesslichkeit des Staubs zu bekämpfen, wie ihn eine zerstörte Stadt von den Ausmaßen Kölns hervorbrachte. Er klebte auf Wimpern und Brauen, zwischen den Zähnen, auf Gaumen, allen Schleimhäuten, in Wunden. Jahrelang dieser Kampf gegen die Atomisierung unermesslicher Mengen von Mörtel und Stein. Das andere war die Stille. Sie war so unermesslich wie der Staub. Nur die Tatsache, dass sie nicht total war, machte sie glaubwürdig und erträglich. Irgendwo in diesen unermesslichen stillen Nächten bröckelten lose Steine ab oder stürzte ein Giebel ein. Die Zerstörung vollzog sich nach den Gesetzen umgekehrter Statik mit der Dynamik im Kern getroffener Strukturen. Offenbar kann man auch den statischen Kern eines Gebäudes spalten. Oft konnte einer es am hellen Tag beobachten, wie ein Giebel sich langsam, fast feierlich senkte, Mörtelfugen sich lösten, sich weiteten wie ein Netz und es prasselte Steine. Die Zerstörung einer großen Stadt ist kein abgeschlossener Vorgang wie eine Operation. Sie schreitet fort wie eine Paralyse. Es bröckelt allenthalben, bricht dann zusammen. Der freiwillige, weder durch Sprengung noch durch sonstige akute Gewalt bewirkte Einsturz einer Giebelmauer ist ein unvergesslicher Anblick. In irgendeiner nicht voraussehbaren, schon gar nicht berechenbaren Sekunde gibt dieses im Kern getroffene, schön geordnete, in Zuversicht und Lust zusammengefügte Gebilde nach. Es zählt fast hörbar tickend, knisternd, vom Datum seiner Entstehung auf Null und Nichts zurück. Auch beim Abschuss von Raketen wird auf Null und Nichts zurückgezählt und gibt sich auf. Ja, Staub und Stille gehörten dazu. Und es machte Spaß, ein ruiniertes Haus bewohnbar zu machen. Die Heldenväter, die da so oft anklagend und auch angebend an ihre Aufbaubrust schlagen, vergessen zu leicht, wie viel Spaß das machte, wie viel Fantasie bei der Besorgung der Materialien angeregt wurde. Und jede Mahlzeit war ein Sieg. Nicht zu vergessen, die Engländer waren eine angenehme, fast unauffällige Besatzungsmacht. Ich weiß nicht mehr, ob vor oder nach Weihnachten, es geschah eine Art Wunder. Ich bekam immerhin mehr als ein halbes Jahr nach Kriegsende noch einige, wie viel weiß ich nicht mehr, Obergefreitengehälter zugeschickt. Irgendein korrekter Zahlmeister muss da sowohl die Kriegskasse wie die Adressen der Soldempfänger mit nach Hause genommen und seine nach internationalem Kriegsrecht illegale Beute gerecht verteilt haben. Diese unerwartete Einnahme, die einzige außerdem instand besetzter Wochenlohn von etwa 45 Mark und Annemaries Lehrerinnengehalt, wird wohl wie so mancher Schein auf dem Schwarzmarkt gelandet sein. Brot, Zigaretten, ein paar Lot Kaffee vielleicht, doch genug davon. Wir hatten überlebt und begannen zu leben.